Kundgabe 3965. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.01.1947. Irrige Glaubenslehren. Wahrheit aus Gott. Belastet euch nicht mit irrigen Glaubenslehren, so euch die Wahrheit geboten wird aus den Himmeln, aus dem Reiche des Lichtes, wo es keinen Irrtum und keine Lügen gibt. Und dass ihr mit dem Lichtreich in Verbindung steht, erkennet ihr daran, dass nur Worte der Liebe euch vermittelt werden, die zum Streben nach Vollkommenheit ermahnen, dass Gott als die ewige Liebe zum Ziel jeglichen Strebens gemacht wird, dass aufklärendes Wissen euch vermittelt wird und ihr also belehret werdet in einer Weise, dass euch Gottes Walten und Wirken verständlich ist und ihr auch vollste Klarheit über euren Daseinszweck bekommet. Und es wird euch dieses Wissen auch annehmbar erscheinen, so wie ihr es ernstlich prüfet mit dem Willen und dem Verlangen nach reiner Wahrheit. Während irriges Geistesgut euch keine vollauf befriedigende Erklärung gibt und ihr entweder blind glauben müsset oder aus mangelhaftem Wissen in ständige Zweifel fallet, so ihr es ernst nehmet und die Wahrheit ergründen wollet. Was Gott selbst euch bietet von oben, ist verständlich und darum auch ohne Zweifel anzunehmen. Und es wird nur zur Vermehrung eures Wissens beitragen, irriges Gedankengut aber ist weit eher eine Belastung, denn es kann den Menschen erdrücken, so er ernstlich darüber nachdenkt und nicht wahrheitsgemäß aufgeklärt wird. Darum wird auch von menschlicher Seite aus blinder Glaube gefordert, weil rechte Aufklärung nicht geboten werden kann. Denn die Lehrenden stehen selbst noch in mangelhaftem Wissen und können somit die Mitmenschen nicht recht unterweisen und in die Wahrheit einführen. Wer der Wahrheit aus dem Reiche des Lichtes gewürdigt wird, der wird auch über alle Fragen Aufschluss geben können, weil die reine Wahrheit in Gott ihren Ursprung hat und darum auch den Menschen hell erleuchten muss, der also durch Vermittlung der Wahrheit in Verbindung steht mit ihm. Denn Gott selbst ist Licht und seine Nähe bedeutet Durchstrahlung mit Licht, also rechtes Denken und Erkennen können des von ihm selbst dargebotenen Geistesgutes. Und also verbirgt das von oben den Menschen zugehende Wissen auch vollste Wahrheit. Und bedenkenlos kann daher hingegeben werden als Irrtum, was nicht mit dem von oben kommenden Geistesgut übereinstimmt. Denn von Gott geht nur Wahrheit aus. Und erkennbar ist jederzeit der göttliche Ursprung eines Wissens, das nicht schulmäßig oder durch menschliche Belehrung erworben wurde. Amen.